Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, ich kann es nicht lassen. Und meine profane Frage an euch lautet entsprechend, was könnt ihr nicht lassen? Vielleicht könnt ihr es nicht lassen, eure Frau zu betrügen. Vielleicht könnt ihr es nicht lassen, zu spannen. Vielleicht könnt ihr es nicht lassen, extremen Sex zu praktizieren. Oder vielleicht habt ihr diverse Marotten und Ticks, wo ihr so sagt, ich kann das einfach nicht lassen. Das ist irgendwie einfach so eine Angewohnheit von mir. Es ist ein Tick, ich kann es nicht lassen, obwohl ich schon immer wieder mal dagegen angehe, aber es gelingt mir nicht. Also, das ist das Thema. Ich kann es nicht lassen, was könnt ihr nicht lassen? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist die Irene und Irene ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Irene, dann leg mal los. Ich bin gespannt, was du nicht lassen kannst. Also ich kann nicht lassen, dich piercen zu lassen. Dich piercen zu lassen? Ja, genau. Aha. Wie viele Piercings hast du schon? Noch 12. Noch 12? Ja, kommen noch ein paar mehr, aber eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Also. Wie, du möchtest das nicht? Ja, ich möchte das schon, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Also du möchtest es, aber eigentlich möchtest du es nicht. Verstehen wir alle. Klare Sache. Dann sag mal, also du hast so einen Tick, du lässt dich piercen. An welchen Stellen diese 12 Piercings, wo sind die? Ich will natürlich das heiße Stellen hören, ist dir klar, ne? Das würde ich nicht fragen. Also ich habe 2 Stück an den Augenbrauen. Ja, hat ja jeder fast. Ja. Ja. Ich habe an den Brustwarzen 2, also an jeder eine. Hat schon nicht jeder. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich am Fußnagel 1. Am Fußnagel? Ja. Durch den Nagel durch? Ja. Das geht? Ja. Aha. Aber ist ganz angenehm sicherlich, weil das nicht weh tut, den Nagel zu durchbohren, ne? Nö. Ja, am Fußnagel. Aber der wächst doch immer wieder nach. Wie geht denn das dann? Nee, also, ja klar wächst er nach. Dann schneide ich das doch ab, aber ich gehe den ja neu machen. Also, ich habe ihn jetzt erst seit vorgestern. Und wenn er jetzt nachwächst, dann schneide ich ihn ab. Ach so. Dann muss er wieder neu gemacht werden. Okay. Und wo noch? Und dann habe ich in der Unterlippe in der Zunge. Mhm. In der Oberlippe habe ich einen. Mhm. Stelle ich mir gar nicht so angenehm vor. Aber alle, die gepierst zu sagen, das ist okay, man gewöhnt sich dran. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja. Weiter, wo noch? Ja, in der Nase. Mhm. Neben dem Bauchnabel. Mhm. Habe ich schon Bauchnabel gesagt? Im Bauchnabel? Ja, du hast neben dem Bauchnabel gesagt. Ja, habe ich schon im. Am Bauchnabel habe ich auch. Im hast du noch nicht gesagt, nee. Ja. Ja. Das war's. Achso, du spannst uns hier viel Folter. Also an diversen Geschlechtsteilen nichts. Nein. Nein. Noch nicht. Noch. Noch nicht. So, jetzt hast du gerade gesagt, ich bin gepierst, 12 Piercing-Stellen am Körper. Ich will, aber ich will eigentlich auch nicht. Wieso machst du es denn, wenn du es eigentlich nicht willst? Ja, ich weiß nicht. Bitte? Ich kann das schlecht erklären jetzt. Du kannst es schlecht erklären. Ja, also, okay, dann belassen wir es dabei. Du sagst ganz einfach, ich kann es nicht lassen, mir Piercings zuzulegen. Ja. Ich kann nicht dagegen an, obwohl ich eigentlich es nicht will. Ja, das wäre ja auch besser, wenn ich jetzt das jetzt nicht machen würde, weil ich bin 19 Jahre alt und lebe noch bei meiner Mutter, arbeite auf 630 Schmachbasis, halt Bewerbungen und bei denen halt die Bewerbung ankommt, die sehen mich halt. Klar, und die sehen dich völlig gepierst und denken, was ist das für ein durchgeknalltes Huhn, ne? Ja, genau. Für was bewirbst du dich denn? Was ist denn dein Traumjob oder was möchtest du gerne machen? Einzelhandelskauffrau. Ja, und da sind die wahrscheinlich ein bisschen konservativ, die Leute, ja, ne? Genau. Mhm. Und die Dinger kann man ja auch nicht so einfach rausnehmen. Doch, kann man schon. Kann man schon, aber dann hat man die Löcher in der Nase und überall. Sieht auch nicht schön aus. Ja. Hm. Aber du kannst ja noch, wenn du weitermachst, wenn, dann mach es doch an Stellen, wo man das nicht sieht, wenn du im Einzelhandel arbeiten solltest. Ja, schon, aber es geht nicht. Ja, du kannst es nicht so richtig erklären. Was kostet denn eigentlich so ein Ding zu machen? Also verschieden. Also am Fußnagel hatten das jetzt 70 Mark gekostet. 70 Mark, obwohl das Ding bald rauswächst und dann war es das. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja, und so oben zum Beispiel an der Lippe, an der Augenbraue? Kostet 150. 150 Mark, dann ist das ja einiges an Kapital schon, ne, was du da rein investiert hast. Ja. Und bei so einem geringen Einkommen ist das eine Stange Geld jedes Mal für dich, ne? Ja, ich muss sagen, meine Mutter unterstützt mich. Das auch noch. Ja. Das auch noch. Okay, das ist die Irene, die es nicht sein lassen kann, sich zu piercen, obwohl sie es ein bisschen runterfahren sollte, wegen des Jobs, ne? Mhm. Alles gut, Irene. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Was könnt ihr denn nicht lassen? Jeder von uns hat doch irgend sowas, wo man sagt, ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht sein lassen. Ich kann es nicht lassen. Manuela, 29 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, morgen. Schönen guten Morgen. Ja, das, was mich heute mit dem Thema verbindet, ist, dass ich es nicht sein lassen kann, mir immer den falschen Typ als Mann, als Freund bzw. als Partner zu suchen. Das hat eine gewisse Regelmäßigkeit bei dir. Ja, das ist nicht ein, zweimal, das ist schon, ich glaube, so fünfmal. Fünfmal? Ja, fünf Partner. Fünf Partner, die eigentlich Schüsse in den Ofen waren. Ja, sozusagen, ja, ganz genau. Was war denn so falsch an diesen Partnern? Gut, am Anfang eigentlich alles in Ordnung. Ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Mhm. War alles super, hab mich gefreut, alles ganz toll. Und irgendwann dann kam so der Tritt in den Hintern. Ich habe also festgestellt, dass das alles Männer sind, die ein Problem mit sich und der Umwelt haben oder mit dem Leben haben. Ein Beispiel dazu, mein erster Partner, der ist als Kind sexuell missbraucht worden und hatte damit also ein Problem und kam damit nicht zurecht. Mhm. Und gut, das muss ja dann unbedingt kein schlechter Partner sein. Partner sein, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe mal so ein bisschen überlegt und habe auch festgestellt, dass also alle Männer irgendwo Gemeinsamkeiten haben. Es sind eigentlich alles Männer, die sehr egoistisch sind. Mhm. Die Männer, die du hattest, die, wo das nicht funktioniert hat, die haben eine Gemeinsamkeit. Wo es nicht funktioniert hat, genau. Sie sind Egoisten gewesen, es sind alles eigentlich Workaholics gewesen, was ja nicht schlimm ist. Naja. Und sie sind alles exzentrische Menschen gewesen. Wie lange warst du denn mit diesen jungen Herren zusammen? Unterschiedlich. Der erste Partner 4 Jahre. Mhm. Und immerhin, ne? Ja, und dann hat es sich gestaffelt von 4 Monate, 3 Wochen, 6 Wochen. Was ist denn das Härteste, das Krasseste, was dir passiert ist mit diesen Männern, zu denen du offensichtlich kein gutes Händchen hast, die zu finden? Was war das Krasseste an Erfahrung? Das Krasseste, was gewesen ist, dass der erste Partner dann seine Aggressivität und beziehungsweise seine Probleme an mir ausgelassen hat. Nicht nur mit Worten, sondern dann auch mit Taten. Schlagen. Mit Schlagen? Ja. Oh. Bin also einmal zusammengeprügelt worden und ein zweites Mal hat das versucht und da konnte ich mich aber Gott sei Dank irgendwo wehren. Mhm. Das war aber Gott sei Dank nur bei einem, der dann auch gewalttätig gegen dich geworden ist. Ja. Die anderen, da war das mehr dann auf der Psychoebene und verbal und so. Genau. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist da los? Ja. Zieht die Manuela solche Männer an? Liegt der Fehler vielleicht auch bei dir? Der Fehler wird irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, weil sowas macht man ja nicht bewusst. Das macht man irgendwo in Unterbewusstsein, sendet man Signale aus, denke ich, wo dann gerade solche Leute, solche Typen darauf ansprechen. Aber ich kriege es einfach halt nicht in den Griff. Mhm. Wo ist die Ursache da? Mhm. Wo kann ich anpacken und wo kann ich was verändern? Ich kann es nicht lassen, mir schlechte Männer zu angeln, ne? So kann man das sagen bei dir. Ja, irgendwo sind es ja schlechte Männer, weil ich kann für ihr Leben nichts dafür. Mhm. Ich kann mich nicht ständig dafür verantwortlich machen, wäre aber dafür eigentlich immer wieder in den Hintern getreten. Mhm. Aber ich lasse es irgendwo auch zu. Ich glaube wirklich, Manuela, dass das Problem irgendwie schon auch bei dir und in dir zu suchen ist. Ne? Wenn das mal einmal passiert oder zweimal, okay, aber wenn das so eine Regelmäßigkeit hat, stimmt auch was bei dir nicht. Dass du eine Affinität hast für solche Persönlichkeiten, die dieses und jenes ausstrahlen. Da wirst du besser Bescheid wissen, was die einzelnen Männer an Signale gesendet haben zu dir hin. Pack dir mal in die eigene Nase auch. Ne? Ja, wo soll man da anpacken? Das versuche ich schon seit Jahren. Ja, das können wir natürlich jetzt in der Kürze dieser Zeit hier in der Sendung nicht herauskriegen. Aber auf jeden Fall hast du Pech mit den Männern. Ja. Mann. Hast du im Moment auch einen? Ja, und jetzt muss ich leider auch diese Woche wieder so erschreckend feststellen, das ist genau dasselbe wieder. Wie lange bist du mit dem jetzt zusammen? Über 4 Monate. Und was ist dir jetzt an dem aufgefallen, dass du sagst, wieder nicht? Ja, auch wieder. Er macht im Endeffekt auch wieder das, was er will. Er verletzt mit Worten, absichtlich mit Worten, um mir auch richtig weh zu tun. Das hat er ja selber auch zugegeben. Und ich laufe so nebenbei mit. Ich kann kommen, wenn er es will, wenn nicht, dann nicht. Und das kann es doch nicht sein. Man kann sich doch keine Partnerschaft machen. Nee, bestimmt nicht. Ich wünsche dir von Herzen einfach mal einen tollen Typ. Das hättest du dir verdient jetzt nach fünf Nieten. Ja, wo sind sie zu finden? Die gibt's überall, die muss man nur suchen. Ja, man muss den Blick laufen dafür. Sie nicht an mir vorbei. Vielleicht hast du sie noch gar nicht, hast du sie einfach noch nicht gesehen und sie sind schon an dir vorbeigelaufen. Ich wünsche dir auf jeden Fall so einen Mann von Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, Manuela. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Thema bei uns, ich kann es nicht lassen. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an unter der Telefonnummer 0800 567 8111 oder faxt mir unter 0800 567 8110. Habt ihr Angewohnheiten, Marotten, ernste Dinge, von denen ihr sagt, ich kann das nicht lassen? Es ist fast wie eine Sucht, ich komme davon nicht weg. Oder vielleicht sind es auch eher Kleinigkeiten, lustige, skurrile Sachen, so Ticks, wo ihr auch sagt, ich kann es aber nicht lassen, es ist einfach... Ich bin das, das gehört mit zu meinem Leben. Lutz wird jetzt von sich erzählen und was er nicht lassen kann. Guten Morgen, 30 Jahre alt. Ja, wunderschönen Tag, hier ist Lutz. Und zwar, soll ich sagen, ich kann es halt nicht lassen, nach Tschechien zu fahren. Ich wohne nicht weit von der tschechischen Grenze. Ne? Und da fahren wir halt immer in die Nachtclubs oder sowas. Du kannst es nicht lassen, nach Tschechien zu fahren? Jawohl. In die Tschechische Republik? Jawohl. Und fährst dort, du wohnst in Bayern oder wo? Nein, Dresden, Sachsen. In Dresden? Ja. Und du fährst dann in einen Nachtclub, in eine Bar? In mehrere. Und was passiert dann da? Du kannst dich halt ein bisschen mit den Mädels unterhalten. Und wie gesagt, ich fahre nicht alleine, ich fahre mit Bekannten. Ne, und wir fahren erst einmal alle los und dann haben wir immer so, treffen wir uns irgendwo. Und dann tun wir uns wieder trennen und dann fahren wir halt... fahre ich dort und dort hin und dann, wenn irgendwie ein Mädel uns gefällt, da, oder mir gefällt, gehen wir halt das Zimmer. Warum muss das unbedingt Tschechien sein? Ach ja gut, das ist halt billig, ne? Ach so, daher weht der Wind. Jawohl. Es ist billig. Ja. Wie oft fährst du denn dann in die Tschechische Republik? Fast jeden Freitag von mir. Fast jeden Freitag? Fast jeden Freitag. Fast jeden Freitag. Und fast jeden Freitag, schleppst du denn da auch eine Frau ab, quasi? Oder gehst du mit ihr aufs Zimmer? Fast jeden Freitag, ja. Wie teuer sind die Frauen da? Oder was kostet das? Eine halbe Stunde 70 Mark, die Stunde 130, 150. Ist aber auch nicht so billig dann, ne? Geht schon. Ja. Ist das, du wirst den Vergleich haben. Wie teuer ist es in Dresden? Weißt du? In Dresden kostet die Stunde 150, 200. Ja, also ist dann ein bisschen günstiger da. Ja, natürlich. Ja. Ja, danken noch und was? Noch eine Stange Zigaretten. Danken, Benzin. Danken? Ich habe es mit der sächsischen Sprache nicht so. Danken, also das habe ich nicht so verstanden. Zigaretten noch mitnehmen. Ja. Hast du eine Beziehung? Nee, vermutlich wohl nicht. Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet auch noch. Lutz. Ja. Was erzählst du mir hier für Sachen? Du bist auch noch verheiratet und fährst jeden Freitag in Puff nach Tschechien? Fast jeden Freitag, ja. Also wenn ich Nachtschicht habe. Und die Frau? Deine Frau? Die ist zu Hause. Ja, das ist mir klar, ist zu Hause. Weiß die das? Die weiß das nicht. Die weiß, dass wir da drüber fahren. Also nicht immer, nicht Freitag, sondern dass man sagt, dass ich eben danken vor und Zigaretten holt und sowas. Ne? Also die denkt, dass ihr da wirklich nur irgendwelche Einkäufe macht? Ja, das fahre ich alleine, das weiß ich nicht, dass ich mit Bekannten, also mit Kumpels noch fahre. Ne? Wie lange, sagst du, bist du verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre. Und wie lange geht das jetzt schon, dass du jede Woche darüber fährst? 9 Jahre. Wie bitte, 9 Jahre? 9 Jahre seit Öffnung der Grenze, ich habe ein halbes Jahr da drüben gewohnt. Hatte ich meine tschechische Freundin. Aha, also das geht noch viel länger, als dass du verheiratet bist. Ja, ja. Du bist also in die Ehe quasi reingegangen mit dieser Angewohnheit. Ja. Ist es nicht mega scheiße, Lutz? Ja, das hat sich halt schon fast zum Kult bei uns, also bei meiner Bekanntschaft, ist das schon Kult geworden. Ja, Ich würde jetzt auch gar nichts sagen. Wenn wir haben freitags Rundrufe gestartet und Freitag hat jemand einen Plan. Und ja, sieht meistens immer so aus. Finde ich eigentlich, ist okay, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn du nicht verheiratet wärst und du betrügst du ja an der Strich und Faden deine arme Ehefrau. Ich sage mal, lieber ins Bordell gehen, als sich nebenbei eine Freundin halten. Das ist ja, das ist eine sehr, sehr schlichte Weltsicht. Also dort ist Sex und mit einer Freundin muss es, sag ich mal, muss es Liebe sein. Ha, aber du Feigling sagst das ja deiner Frau nicht. Dann könntest du so einen Standpunkt haben. Ja, Feigling. Ja klar. Feige. Ja klar. Feige ist ja nur auch ein Neues. Ja, aber wie? Aber wie? Ich meine, ich liebe ja meine Frau. Umso schlimmer. Was würde die Frau, deine Frau sagen, wenn die erfährt, dass du seit 9 Jahren, ihr seid 7 Jahre verheiratet, jeden Freitag in den Puff nach Tschechien fährst? Die würde dich wahrscheinlich kreuz und quer in den Mond schießen, auf den Mond schießen. Das kann sein, weil meine Frau ist sehr temperamentvoll. Ja, habt ihr Kinder? Nein, das ist auch, ne, keine Kinder, aber meine Frau ist noch eine Ungarin. Mhm. Und die sind sehr temperamentvoll. Mhm. Hast du denn zumindest am Anfang, so in der ersten Zeit, als du verheiratet warst, da ist doch alles noch romantischer und euphorischer? Ja, das sage ich mal, das erste Jahr bin ich nicht drüber gefahren. Ne? Ich wurde verheiratet worden im ersten Jahr. Aber dann hat sich das doch wieder eingependelt. Dann hat sich das wieder eingependelt. Mhm. Mir ist schon passiert, bin ich mit meiner Frau nach Ungarn gefahren. Ne? Mhm. Und da fährt man durch Stubi durch. Mhm. Im Sommer Fenster unten gehabt, und da sagt dann sagt man, Lutz! Und dann hat die dich gerufen, sag ich, nee, wir heißen ohne andere Lutz, ich heiße nicht alleine Lutz. Haben die Mädels dich erkannt von der Straße? Da hätte sie mich bald mehr adapt. Mhm. Konnte ich halt nur abwenden, so. Ich bin ganz fassungslos, Lutz, was du mir erzählst. Warum tust du das? Warum? Warum? Ja. Wie gesagt, jetzt ist es, denke ich mal, ist es schon halb Gold geworden. Bei uns. Klingt zwar dumm, aber Freitag. Wie ist denn der Sex mit deiner Ehefrau? Ist der okay? Ja, ganz okay. Ganz okay. Also ja. Eigentlich wäre es gar nicht, also vom Druck her wäre es gar nicht nötig. Eigentlich vom Druck her wäre es nicht nötig. Und trotzdem machst du es und trotzdem verletzt du so deine Frau. Wir drehen den Ende Spieß rum. Stell dir mal vor, dieses würde deine Frau machen. Nehmen wir mal an, ne? Wir spinnen nur mal so eine Fantasie jetzt. Und ja, du, sag mal, es gibt das Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja gut, und du würdest es dann erfahren, was wäre dann? Wüsste ich nicht, das größte Jahr bestimmt. Mhm. Schläfst du mit den Huren immer geschützt? Das ist schon passiert, ungeschützt. Ja, ist auch schon passiert. Jetzt hört der Spaß auf für mich, Lutz. Also er hört schon lange auf. Aber jetzt hört er endgültig auf. Du betrügst und belügst nicht nur deine Frau in der Strich und Faden seit Jahren, deine Ehefrau, sondern du gefährdest sie auch. Extrem. Du gefährdest dein Leben, aber dir geschieht es dann recht, würde ich fast schon sagen. Will ich mal so haben. Das waren dann aber irgendwas, wie sich... Es klingt zwar dumm, aber das... Stimmt dann 10-mal bei der gleichen gewesen, naja, dass das halt passiert dann. Ja, das klingt recht dumm und ist auch dumm. Also 10-mal bei der gleichen nach dem Motto, da kann ja dann nichts passieren. Weißt du, wie viele Männer die durchzieht pro Tag? Darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Ich habe mich schon manchmal nachmittags mit denen getroffen, ne, und so mal noch Prag gefahren oder aufs Kaffee trinken gewesen. Weißt du, ich bin richtig erschüttert, mit welcher Selbstverständlichkeit du das alles so erzählst. Nach dem Motto, die alte zu Hause, also meine Ehefrau, das soll die gar nicht interessieren. Ich habe hier meine Sache, meinen Kult mit meinen Jungs und meinen Kumpels und mach das so. Das ist mein Leben und das geht die gar nichts an. Ja, denn nur gut, in der Beziehung, natürlich geht es nichts an, aber ich meine, was soll ich sagen? Wie soll das weitergehen jetzt? Soll das die nächsten Jahre immer so laufen? Ja, heute ist schon wieder Freitag. Ja, genau, heute. Ja, jetzt morgen ist Freitag. Heute ist Freitag. Das heißt, du fährst heute Abend wieder hin? Fast 100%, ja, nach der zweiten Schicht. Mhm. Weißt du, was ich jetzt mir eigentlich so richtig wünsche? Dass dich jetzt jemand erkannt hat an der Stimme. Vielleicht die beste Freundin von deiner Frau. Und damit du jetzt so richtig auf die Schnauze fällst. Das hättest du wirklich... Nee, das hast du verdient. Das hast du wirklich verdient. bei aller Kumpanei und allem, wo man sagt, okay, wir Männer machen das so Sachen, aber nicht, wenn du seit 7 Jahren mit einer Frau verheiratet bist und eine Beziehung hast und die Frau so hintergehst und dann ab und zu noch sogar ohne Gummis mit der vögelst. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht, dass sie das erfährt. Ich wünsche es dir. Weil die meisten, die arbeiten, die Straßen, die arbeiten frühestens. Ja, hier sind die seltsamsten Sachen schon passiert über diese Sonne. Kann sein. Kann es sein, dass mich irgendein Kumpel jetzt hört. Mhm. Ne? Beim Sonnen, dann treffen uns alle beim Kumpel in der Garage und dann wird halt der Tag ausgewertet, der Freitag. Mhm. Ne? Ah, mir dreht sich der Magen rum. Ich möchte es gar nicht weiter hören. Also Lutz, das ist dein Beitrag zum Thema, ich kann es nicht lassen. Ich finde es wirklich mies, wie du deine Frau behandelst. Aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt. Ich danke für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Mann, Mann, Mann, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Monika, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich hoffe, dass ich mich jetzt bei dir nicht so ärgern muss. Nein. Ist das, also, nee, sag du mal als Frau auch was dazu. Obwohl, das ist ja scheißegal, als Frau oder Mann. Ist das nicht super mies, was der macht? Ekelhaft. Es ist ekelhaft, ne? Ekelhaft. Das ist, also, ich bin selbst verheiratet und ich muss dir ganz ehrlich sagen, würde mir das passieren, würde ich das erfahren, dass mein Mann sowas macht, ich würde, ich weiß es nicht, aber ich würde, glaube ich, literweise kotzen. Man weiß gar nicht, was man da machen sollte, wenn man das erfährt, dass man die ganze Ehe über so betrogen wurde. Ja, ganz genau. Die ganze Ehe. Überleg dir mal sowas. Da denkt man und glaubt man und, ach nee, das sind dir echt die Worte. Also, und er hat ja auch überhaupt gar kein bisschen Unrechtsbewusstsein, ne? Ja, natürlich, das habe ich ja mitgekriegt. Also ich habe mich wirklich am Kopf gefasst schon. Also schrecklich. Ich glaube, der denkt, ich bin bescheuert, wie ich den jetzt gerade bewertet habe, ne? Ja, ja. Der Domian, der hat einen Schuss, wird er denken. Ja, also lass mal, das ist ja wirklich nicht der Rede wert, der Typ. Er soll doch machen, was er will, er sein Leben. So ist es. Jetzt reden wir beide nämlich miteinander. Ja. Monika, also erstmal freue ich mich, dass ich endlich mal durchgekommen. Verdammt nochmal, wie viel Geld ich hier verloren habe und Zeit an euch. Nein, nein, das ist ja umsonst. Das kostet euch ja nicht. Aber es ist ja Freecall, ja, ja. Ja, ja, ja. Na gut. Ja, ja. Also das wollen wir euch ja nicht zumuten, dass ihr euch noch auf Wund wählt und auch dabei Kosten habt. Nein. Ja. Monika ist 25 Jahre alt. Ganz genau, eine frische, meine Kosten. Aufgeweckte, fröhliche junge Frau. Und die sagt auch, ich kann es nicht lassen. Jetzt bin ich gespannt, was. Ja, ganz genau. So, ich bin also seit 4 Jahren... Stammkunde in der Parfümerie Pipa, wenn mich jemand erkennt, hallo Moni, die wissen dann Bescheid. Ich bin kaufsüchtig. Du bist kaufsüchtig? Ich kann es nicht lassen. In einer Parfümerie? Ja, also ich gehe nur in der Stadtparfümerie Pipa, grundsätzlich nur da. Du mach hier mal nicht so viel Werbung. Das kriegen wir Ärger mit dem Konkurrenten von der Parfümerie. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich habe da meine Kundenkarte, weil ich ja eben so ein guter Käufer bin. Und ich verliere da Unmenge von Geld. Also das in mir das gerade passiert, hätte ich das nie gedacht. Seit 4 Jahren geht das so? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Seit Anfang meiner Lehre, ganz genau. Ja. Ich bin ja schon seit einem Jahr raus. Mhm. Und das ist meine Lehre, wo ich mein allererstes Geld gekriegt habe. Mhm. Da war das der erste Schritt nach, also in die Parfümerie. Warum gerade Parfümerie? Du könntest doch in irgendeine schicke Boutique gehen oder irgendeinen tollen Shop oder irgendwas. Könnte ich, ja. Nur ich bin ja der Typ, ich mache alles, also alles gerne, was im Gesicht, mit dem Gesicht zusammenhängt. Ach so. Also eine schöne, also jetzt nicht, denke jetzt nicht, dass ich so aufgeputzt bin. Also nein, überhaupt nicht. Sondern ich bin ja immer dezent geschminkt. Ja. Aber ich mag eben diese, wie soll ich das sagen, so ein sanftes Aussehen. Ja, und du interessierst dich sehr dafür, dass das Gesicht und das Äußere sehr schön gestaltet ist. Ganz genau. Also das muss jetzt nicht aufgedonnert sein, aber richtig so schön anstrengend. Verstehe. Jetzt sag mir mal so die Palette dessen, was du da kaufst alles. Also ja. Das übliche Parfüm sicherlich, ne? Ja, das sowieso. Also davon habe ich schon, glaube ich, 200 Stück zu Hause. Dann sag doch mal, da darfst du jetzt mal eine Marke nennen, die du besonders bevorzugst. Eine Marke? Was ich bei Parfüm, ja. Hm? Ja, Heliger. Ah, kenne ich nicht. Ja, das ist so eine neue Werbung, was heißt neue Werbung? Das ist eine Werbung, wo so eine Flasche tanzt, so ein Frauenkörper mit so einem rosa Streifen drumherum. Mhm, mh. Ja, den habe ich mir jetzt als vor 2 Wochen geholt. Da kostet 100 Mark. 100 Mark, klar, gutes Parfüm ist teuer, ne? Also ja, so Markenparfüm. Aber du kaufst dann die ganze Palette von Gesichtscremes, ja, und Make-ups und... Also Nachtcremes, Nachtcreme, Schatten, Morgencreme, Wimperntuschen, Augenbrauen, Gel und... Oh. Das kann ich dir nicht beschreiben, was ich schon zu Hause habe. Da könnte ich wirklich so ein Geschäft aufmachen. Jetzt fragt sich der aufmerksame Zuhörer natürlich, wie viel gibt Monika da aus im Monat? Ja, jetzt halte ich mal fest, ne? Das tut echt weh. Also sitze fest. 400 und 600 Mark. 400 und 600 Mark. Monatlich. Und monatlich. Bist du berufstätig? Ja, ich arbeite also als Verkäuferin, habe ich Einzelhandelskauffrau gelernt. So, und da verdient man nur auch nicht gerade die Riesenkohle, ne? Nee, vor allem, weil ich ja nur Teilzeit arbeiten gehe. Ich bekomme ja dann jetzt netto 1000 Mark. Ne? So, netto 1000 Mark. Ja. Und ich bin aber verheiratet, Leute. Du bist verheiratet. Und der Mann verdient ganz gut. Ja, mein Mann ist auf Montage, also der kriegt ja ganz wenig mit eigentlich, was ich so einkaufe. Nur wenn er nach Hause kommt und macht mal ein Schränkchen auf und da fällt ja alles raus, ja, dann weiß er Bescheid, die Moni war wieder unterwegs. Aha, also gut, der Mann finanziert es mit. Alleine könntest du es nicht, ne, mit den 1000 Mark netto. Wäre es völlig unmöglich. Das geht nicht, ne, ne. Dann davon muss ich ja noch Miete bezahlen und alles drum und dran. Nun bin ich ja innerlich so ein bisschen, zumindest erleichtert, dass Monika in eine Parfümerie geht und nicht in irgendeinen Männerpuff, ne, während der Mann auf Montage ist. Haben wir ja auch alle schon gehört, dass die Frauen das machen. Ja, aber nee, auf gar keinen Fall. Nee, da bin ich nicht der Typ für. Absolut nicht. Dann lieber mit meinem Mann, da kann ich auch viel Spaß haben. Na klar. Wie viel Mal so in der Woche gehst du denn in die Parfümerie? Ja, so halte ich fest. Ich war ja die ganze Woche von vorne rein und morgen gehe ich auch. Jeden Tag? Ja, heute. Dann bist du wie Stammkundin da. Die küssen dir die Füße, ne? Ja, da arbeitet auch meine Freundin. Und die sind auch meine persönliche Beraterin. Ja. Wir haben zusammen eine Lehre gemacht und die zusammen abgeschlossen. Und ich bin ja nur bei ihr und die kennen mich da alle. Aber gibt es denn dann doch nicht, wenn dein Mann von harter Arbeit von der Montage irgendwo herkommt, dass der mal auf den Tisch schaut und sagt, Monika, gib doch nicht so viel Kohle für dieses Zeug aus, für den Firlefanz. Ja, ist ja schon so. Das war ja wirklich schon eine letzte Zeit wütend gewesen, weil ich so viel eingekauft habe, zumindest am Anfang, nee, Moment, im Sommer war das. Da waren die Geburtstage, da haben sie angefangen bei mir in der Familie. Mhm. Und da für ganze Familie habe ich natürlich was eingekauft und da war ja schon fast 800 Mark. Natürlich bezahle ich das ja nicht bei, das wird mir vom Konto abgezogen, weil ich eine spezielle Kundenkarte habe. Ach so. Und da hat er kannst das ja nicht nachvollziehen, wenn du einkaufst. Du weißt ja ungefähr wie, wo und was, aber dann vom Konto, auf einmal, wenn sie 800 Mark abgeht, da hältst du dich fest. Ist klar, vielleicht ein also da hat der Mann geschimpft. Ja, und wie? Vielleicht ein kleiner Trick, den ich dir verraten möchte, wie du das ein bisschen eingrenzen könntest. Zahle immer bar. Dann weißt du, dann hast du ein Gefühl dafür, wenn du da wieder 100 Mark hingeblättert hast, dann nimmst du dich vielleicht ein bisschen mehr nimmst du dich ein bisschen zurück. Ja, aber kennst du vielleicht das Gefühl, du hast ja bares Geld und das tut dir weh auszugeben. Das ist besser, wenn du das in der Tasche hast und besser vom Konto abziehen. Dann siehst du ja nicht. Nein, umso besser, wenn es dir weh tut auszugeben, dann kaufst du ja vielleicht nicht mehr so viel. Das ist ja der Sinn des Tricks. Hör mal, Monika, so kann es aber nicht weitergehen. Du machst deinen Mann ja arm. Kann man denn überhaupt so viel kaufen, also so viel verbrauchen, wie das, was du da kaufst? Ja. So ein Parfümfläschchen hält doch ewig. Ja, also Domian, ich habe teilweise Sachen zu Hause liegen, die ich einfach gekauft habe, weil die schön verpackt sind. Zum Beispiel so Lippenstifte von Estée Lauder, die sind wirklich wunderschön verpackt mit so einem goldenen Aufsatz von allen drum und dran. Also und ich der glaube, Stempel, der da drauf ist. Das kostet so ein Lippenstift 45 Mark. Mann, ich müsste mit deinem Mann mal reden. Und dann würde ich dem sagen, dreh den Geldhahn mal ein bisschen zu. Die Monika ist ja ein nettes Mädel, aber da muss jetzt irgendwie mal was passieren. Ja, Leute, da muss wirklich was passieren. Da muss ich wirklich so eine Atombombe einschlagen, da wo ich wohne. Und du gehst aber auch so immer in dieselbe Parfümerie, ne? Gehst mal nicht in eine andere, mal gucken, was die da so haben im Sortiment. Nee, ich gehe ja nur in die eine. Nur in die eine. Ja, vor allem, Domian, noch ganz kurz. Ja. Da gibt es ja auch nicht nur Kosmetika, da gibt es ja auch Anziehklamotten. Das ist das Beste, ne? Ah. Und wenn ich zum Beispiel so teure Täschchen sehe aus Lack und oder Leder, ja, dann muss ich die auch haben. Und so ein Täschchen kostet ja auch schon 200 Mark. Ist ne? Je nachdem, was das... Ist doch völlig beklagt, ne? So ein kleines Täschchen, 200-300 Mark. Und wann nutzt du das mal? Wann gehst du schon mal in die Oper? Selten. Oper hasse ich. Aber ich gehe gerne Kino. Kino. Aber Kino kostet ja auch schon mittlerweile 18 Mark. Ja, klar. Ja, auch Städte. Aber wenn du es da verprasst, dann kannst du natürlich auch irgendwann nicht mehr ins Kino gehen. So, Monika. Jetzt, nee, da muss ich mal doch so ein bisschen mich in Acht nehmen. Ich bitte sehr darum, ja. Nimm das doch dir einfach mal vor jetzt fürs neue Jahr und überleg mal den Trick mit dem Bargeld. Einkaufen mit Bargeld. Vielleicht das ist ein guter Rat. Daran habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht. Siehst du. Ne? Aber gut, ich bin dir auf jeden Fall dankbar. Ja, und du grüßt herzlich deinen Mann von mir. Ja, und ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Dankeschön. Sonja, noch mal ganz kurz. Vielen Dank, wollte ich sagen. Viel Erfolg für deine Sendung. Ich gucke jeden Abend. Dankeschön. Und ich bin froh, dass es sowas gibt, weil für die Menschen ist es natürlich besser, wenn sie niemanden zum Aussprache haben. Aber ich finde die wirklich toll. Ich danke herzlich. Alles so, Gute. Alles Gute, Domian. Tschüss. Ne? Jo, tschüss. 1:29 und 49 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. 19:30 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich kann es nicht lassen. Gibt es in eurem Leben etwas, wo ihr sagt oder worüber ihr so sagt, ich kann das nicht lassen? Vielleicht sagt ihr das mit so einem Schmunzeln oder vielleicht sagt ihr das auch mit ernster Sorge: Ich kann das nicht lassen. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Übrigens ist das heute unsere vorletzte Sendung in diesem Jahr. Morgen sind wir nochmal da und dann gehen wir in eine kleine Weihnachtspause. Dieses nur so als Zwischeninformation. Herzlich willkommen. Anneliese, 69 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, ich habe auch eine ganz komische Sache bei mir. Eine Angewohnheit. Ja, eine Angewohnheit, ja. Aber eine ganz blöde. Na. Ich liege auf der Couch oder sitze im Sessel und auf einmal fällt mir ein, der Schrank könnte woanders stehen oder irgendetwas. Ja. Das ist ja nicht nur das. Dann gehe ich ins Bett, dann denke ich auch, nee, jetzt ist es 11, 12 oder eure Sendung, wenn ich die gucke. Ja. Komm dann nicht zum Schlafen, hab aber schon im Hinterköpfchen, was kann ich umstellen? Ach, ja, aber du bist eine etwas ältere Dame schon, du kannst doch nicht den riesen Schrank alleine umstellen. Das mache ich. Das machst du? Das mache ich. Aber du musst den ganz ausräumen erst? Den räume ich ganz aus. Und dann schiebst du ihn hin und her? Dann schiebe ich den hin und her, da habe ich mir schon so einen Besenstiel geholt und eine Speckschwarte, damit das besser ja, dann geht das besser, stimmt, ja. Ja, und dann muss ich ja auch die Lichtleitungen verlegen. Da kann ich dann bis zum frühen Morgen nochmal rüber. Also heißt das, dass du so einen Tick hast, deine Wohnung ständig umräumen zu müssen? Ja. Also muss der Sessel mal dastehen, genau. Das Bild muss mal da hängen. Genau. Und nicht nur das, Teppich und die Lampe muss ja versetzt werden. Es passt ja vom Bild her da nicht mehr. Ja, aber kannst du jetzt aber nochmal gefragt, kannst du alles immer so alleine machen oder brauchst du Hilfe dazu? Nein, alleine. Alles allein? Das ist mir ja keiner. Naja, hätte ja sein können. Also, ja. Dann hast du Möbel, die man auch relativ leicht verschieben kann. So. Ja, nun, ich habe meinen Wohnzimmerschrank, dessen drei Teile. Es ist schon eine Strapaze. Ich muss den auseinanderdrehen. Ja. Ich muss, ja, das ist nicht so einfach. Sag mal, wie lange hält sich denn dann mal so eine Einrichtung? Mal so eine Woche? Ja, das ja, 14 Tage auch. Aber länger nicht? Nein, ist mal wieder was. Da kommt die Nachbarn, die wissen ja schon gar nicht mehr wie. Hast du wieder umgestellt? Ich sag, hast du es noch gar nicht gesehen? Aber die Nachbarn denken ja auch, dass du eine kleine Meise hast wahrscheinlich. Ja, ne? Das habe ich aber wirklich nicht. Das habe ich nicht. Anneliese, warum machst du das? Ja, warum mache ich das? Ich weiß es auch nicht. Na, ist doch eine gute Frage. Ja, das ist eine Frage für mich selbst auch. Ja. Ich bin eigentlich noch sehr agil im Ganzen. Ja. War immer berufstätig. Was hast du gemacht? Wahrscheinlich. Was hast du gemacht, wo er berufstätig ist? Ja, ach, vieles. Und zum Schluss dann Verkäuferin. Ach so, ja. Also quer durch den Gemüsegarten gearbeitet. Ja. Ja. Und ich muss dabei sagen, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Ich bin eine Flüchtlingsfrau. Ja. Ein Flüchtlingsmädchen. Ich höre das schon an dem Akzent. Ja, hört man. Du kommst aus dem Osten. Ja, ja. Und ich habe, mich verfolgt immer noch meine Flucht so sehr. Mhm. Und dann habe ich das immer mit meiner Mutter bewältigen können. Die hat unter mir gewohnt. Die habe ich gepflegt, bis die gestorben ist. Ich hatte immer einen Gesprächspartner, über diese Sache zu reden. Und dann ist meine Mutter verstorben. Mhm. Und dann kriegte ich doch einen Klops im Kopf. Ich muss das mal aufschreiben. Mhm. Und sage und schreibe, ich habe das geschrieben. Mhm. Bis in der Nacht rein, bis morgens früh. Um 5. Aber dann war das irgendwann auch fertig aufgeschrieben. Dann war das fertig ausgeschrieben. Mhm. Dann habe ich das im Verlag übergeben. Mhm. Dann wurde das ja auch als Buch, kam das dann raus, als kleines Büchchen. Mhm. Dann war ich eine ganze Zeit ruhig. Ja. Es hat mich auch nicht mehr abends verfolgt. Jetzt geht das wieder los. Seit wann hast du denn diesen Umräumtick? Seit wie vielen Jahren? Ah ja, den habe ich auch schon länger. Aber dass es so ganz extrem schlimm ist, dass ich einfach, ja, ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Eigentlich seitdem meine Mama tot ist. Ja. Überlege ich jetzt gerade. Also du lebst alleine, du hast keinen Ehemann? Doch. Ach so, auch? Ja. Der schläft dann ja. Aber der Arme findet sich dann gar nicht zurecht. Ja, genau. Und der sagt, ich finde mich meine eigene, noch nicht mal der Hund. Der sagt, ich habe auch einen Hund. Denn der Hund sagt, der guckt das auch schon immer, der sucht mich da. Aber es ist wirklich, der sucht mich, ich sitze jetzt zum Beispiel hier im gemütlichen Sessel. Ja. Dann kommt der 2 Tage später, dann steht der Sessel ja ganz woanders und der arme Hund, der sucht mich. Ja, der arme Hund, du hast mehr Mitleid mit dem Hund als mit deinem Mann. Aber ja, der Mann steht morgens auf und will sich eine Tasse aus dem Schrank holen und der Schrank steht gar nicht mehr da. Ne? Ja, er zieht in seinem Zimmer, also wir haben 2 Wohnzimmer praktisch, ein Esszimmer. Ja. Mein Mann ist kränklich und ich habe das große Wohnzimmer. Er traue ich mich nicht rein. Achso, sein Zimmer ist tabu. Das ist tabu. Das ist der Bruch. Und wie ist es so mit der Küche? Aber da kann man ja nicht so viel umräumen. Nein, das kann ich nicht. Da habe ich eine Einbauküche. Also, das kommt auch andauernd mal. Da kommt mal eben die Mikrowelle, die steht mal da und die steht mal da und dann kommt mal ein Regal hin. Das klingt so lustig, aber du hast es gerade schon sehr ernst etwas versucht zu erklären. Das ist natürlich eine Ablenkung auch. Ne? Ja, vielleicht ist das eine Art... Eine Unruhe, eine innere Unruhe. Ich gehe ins Bett und dann denke ich, mein Gott, nun schlaf doch. Mhm. Es geht nicht, ich stehe auf. Am liebsten würde ich halt dann noch die Nacht anfangen. Sag mal, Anneliese, wenn du am Umräumen bist, das ist ja dann manchmal viel Arbeit, ne? Ja. Wenn du ausräumst und dann... Nein, ja, was denkst du währenddessen? An was denkst du? An gar nichts, nur an Arbeit. Das ist dann so eine schöne Beschäftigung. Und wenn du es dann fertig geräumt hast, fühlst du dich dann... Dann bin ich zufrieden. Dann bist du zufrieden. Ja, dann setze ich mich in meinen Sessel, dann gucke ich. Und dann sage ich mir selbst schon, Anneliese, wie viel Mal hast du gesagt, jetzt ist es aber schön. Ist aber lange noch nicht schön. Kannst du, vermutlich nicht, aber ich frage dich trotzdem, kannst du eine Zahl nennen, wie oft du das Wohnzimmer jetzt schon in den letzten Jahren umgeräumt hast? Oh, indem ich jetzt sitze in dem Wohnzimmer. Auch insgesamt? Kann man wahrscheinlich gar nicht. 15 Mal mindestens. Aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Irgendwann, nein. Einmal steht der Schrank da und einmal steht der Schrank da. Und vor allen Dingen, jetzt war mein Mann so lange im Krankenhaus. Ja. Und Gott sei Dank ist mir der Klops vorher gekommen, bevor er entlassen wurde. Jetzt steht mein Wohnzimmerschrank, ich gucke mal jetzt da, vielleicht 50 Zentimeter verschoben. Ja. Von einer Seite nach der anderen. Und mein Fernsehen steht auf der anderen Seite. Es gefällt mir besser. Kann es denn, also es gefällt dir im Moment gut? Ja. Das wird also nicht so sein, dass vielleicht jetzt nach der Sendung, nach unserem Gespräch... Nein, da bin ich von überzeugt. Ah, ja. Also im Moment gefällt es. Kann es denn sein, dass jetzt diese Einrichtung, so wie sie jetzt ist, zumindest sich bis Weihnachten hält? Ja, das wird es auch. Das wird es. Hoffe ich. Das wird es, ja. Ja, das ist. Aber das ist für mich wirklich schrecklich. Also das ist wirklich eine Marotte, ne? Ich kann es nicht lassen. Das passt richtig zu unserem Thema. Ja, es zeigt mich irgendwas. Und ich werde dann auch nicht ruhig. Ich kann, normalerweise sage ich dann, ja, morgen mache ich das. Aber weißt du, Anneliese, wenn du damit irgendwie, ich weiß vielleicht nicht, irgendwas in dir verarbeitest oder, ja, es ist doch okay. Es ist doch okay. Du schadest ja keinem damit und... Nein. Es hat auch noch... Für mich selbst ist es auch, dass ich dann keine Ruhe finde. Ja, und es hat auch noch keinen Ehekrach gegeben. Nein. Mein Mann macht das manches Mal ein bisschen im Lächerlichen und wenn andere kommen und so, und dann lache ich immer, dann sage ich, lass mich doch, ich habe wenigstens was zu tun. Jetzt erzählst du mir ganz kurz, am Ende aber noch, aus welcher Gegend du kommst und deine Familie. Aus Ost. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, man hört es. Man hört es. Das ist so eine schöne Sprache, die leider ausstirbt. Ne? Ich kann es einfach nicht verleugnen. Ich mag es so gerne hören, aber man hört es immer weniger, weil es wird ja nicht weitergegeben an die jungen Leute. Das hängt auch sehr mit meiner Mutter zusammen, die ist 82 verstorben. Die konnte das wahrscheinlich noch richtig, ja, ne? Und die konnte noch ab und zu mal platt. Ja. Und ich muss auch sagen, je älter ich werde, sehr, sehr heimatverbunden. Ich war auch schon in meiner Heimat. Ja. War noch mal zu den Russen zurückgefahren, wo ich in Gefangenschaft war. Es war sehr schrecklich für mich alles. Mhm. Und diese Sache, die mir immer wieder so wieder hochkommt, auch im Bett, das lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Ja. Dann stehe ich auf und stelle ich Müll. Und stelle ich Müll. Liebe Anneliese, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, ich denke, das war jetzt so eine Marotte auch von... Ich sah euch jetzt gerade... Ja. Ich denke, da rufst du mal an. Na, das war auch genau die richtige Entscheidung. Ich wünsche schöne Weihnachten. Ja, ich euch auch. Und tollen Rutsch. Alles Gute fürs neue Jahr. Ja, ich auch. Und macht weiter so. Ja. Ist eine wunderbare Sendung. Vielen herzlichen Dank. Übrigens wollte ich noch sagen, das ist auch schon eine Marotte von mir, wenn ich ins Bett gehe um 10:30, um 11 oder ich gehe um 12. Nein, was mache ich? Ich stehe wieder um 1 Uhr auf und gucke die Sendung. Na, das ist ein schönes Kompliment zum Schluss. Ja. Danke, liebe Anneliese. Ja. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Matthias, 14 Jahre alt. Jo, hi. Zeitsprung runter von der 69-jährigen Anneliese zu Matthias, der ist 14. Genau. So. Jo, ich habe ja letzten Mittwoch angerufen zum Thema Sucht nach Zigaretten, ne? Ah, du warst es. Ja, na klar, ja. Ne, und da habe ich noch mit dem Ferdi gesprochen. Unserem Psychologen, ganz genau. Also wir sagen es den Leuten eben, dass du mit deinen 14 Jahren schon ein richtiger Kettenraucher bist und pro Tag, was waren das, 2 Schachteln, ne? Zwei. Rauchst. Und das... eine richtige Sucht ist, ne, kann man sagen. Ja, sicher. So, nun bist du heute wieder da. Warum? Ja, jetzt bin ich schon wieder da. Naja, der Ferdi hat mir ein paar Tipps gegeben. Mhm. Zum Beispiel, ja, gehst du mal zu einer Suchtberatung oder so. Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht quasi. Also, cool, gut. Ne, direkt so am nächsten Tag, ne, habe ich mich da so drum gekümmert. Mhm. Ne, meine Eltern haben mich auch ein bisschen unterstützt, so wegen Telefonnummern und so. Mhm. Und ja, dann habe ich mich da gemeldet. dann war ich auf der Warteliste. Mhm. Dann habe ich mich mit so einer da Angestellten dann unterhalten. Ne, die hat mich dann da eingewiesen quasi, also da durch die Räumlichkeiten und so, hat mir das alles da gezeigt. Mhm. Da war so eine Gruppe und ja, es hat mir eigentlich gut gefallen. Nur was mir aufgefallen ist, die waren alle über 20, ne, so 20 bis 50. Ja, mit 14 ist das natürlich eine ungewöhnliche Sache. Ich habe jetzt ein übles Gefühl, du rufst heute an zum Thema, ich kann es nicht lassen. Kannst du schon denken, ne? Ist es wieder passiert? Ja, heute habe ich wieder angefangen. Ach, Matthias, so geht das doch nicht. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber ja, wenigstens bis heute habe ich es durchgehalten. Wie viele Tage waren das denn jetzt? Das waren doch mal ein paar Tage nur. 7 Tage ungefähr. Ich weiß gar nicht, wann wir uns unterhalten haben. Ja, ja, das kann. Mittwoch. Ja. Was haben die dir denn so für Tipps gegeben, was du da tun sollst? Ja, zum Beispiel haben die da gesagt, ja, jetzt rauchst du deine letzte Zigarette und dann wirfst du die Schachtel da in den Container da. Mhm. Habe ich dann gemacht, weggeworfen. Seitdem habe ich mich dann eigentlich versucht durchzuhalten. Ne, links und rechts, auch hier in meiner Umgebung, so haben sie wieder, haben sie auch alle geraucht wieder und so und haben sie auch angeboten. Deine Mama raucht ja auch wie verrückt, ne? Ja, nicht wie verrückt, aber. Na gut, aber ist natürlich hart dann für dich, wenn du aufhörst und die Mutter bläst dir dann auch in die Nase, ne? Na, ich hab versucht, mich nicht dran zu stören zu lassen. Ja, ja. Und die waren die ersten Tage hart für dich? War das Tortur? Ja. So, und wie ist es jetzt wieder passiert, dass du rückfällig geworden bist? Na, heute habe ich nicht mehr ausgehalten, weil, also er gesagt, am Donnerstag, ne? Da habe ich nicht ausgehalten, weil da habe ich eine Deutscharbeit geschrieben und so, ne? Und irgendwie konnte ich mich nicht so ganz drauf konzentrieren. Ne? Und dann habe ich gedacht, ne, so, ja, irgendwie musste ich jetzt beruhigen. Ja, ich habe dann so drei Dosen Cola getrunken. Ne? Ja, und hat immer noch nichts genützt. Ich wusste gar nichts, dann habe ich eine geraucht, dann habe ich mich ein bisschen informiert. Naja, dann habe ich ja auch nicht so ein ganz gutes Gefühl bei der Arbeit, aber. Aber du hast, du kannst doch nicht während der Arbeit rauchen? Nee, habe ich vorher gemacht, in der Pause. In der Pause. So, Matthias, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir einen neuen Deal machen, wir beiden, ne? Einen neuen Vertrag. Ja. Also, erstmal sehr lobenswert, dass du direkt nach unserem Gespräch und nach dem Gespräch mit meinem Psychologen was in die Wege geleitet hast und sogar irgendwo hingegangen bist. Bin ich ja. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Das beweist ja, dass du wirklich was verändern willst, ne? Ja, will ich auf jeden Fall. Zumal, wir wollen, das hat ja einen ganz ernsten Aspekt noch, nicht nur gesundheitlich, sondern du lässt ja ganz gerne auch schon mal ein bisschen Kohle mitgehen bei deinen Eltern, ne? Um das finanzieren zu können. Habe ich aber schon nicht mehr gemacht, ne? Nee, aber darauf läuft es ja hinaus, wenn es wieder richtig schlimm würde, ne? Weil das kannst du ja gar nicht bezahlen. Ja, ich kann es ja nicht bezahlen. Ich meine, Schachtel kostet, ja, ich brauche jetzt Fairplay, kostet 3,75 Schachtel, 19 Stück. Und am Automaten sind die auch alles wieder teurer geworden, 6 Mark. Na gut, dafür sind ein paar mehr drin, aber. Ich meine, letztendlich, Matthias, musst du diese harte Schule durchgehen, die alle Raucher durchgegangen sind, die sich das Rauchen haben abgewöhnen. Naja, so eine kleine Motivation habe ich ja. Na? Also bei ProSieben, bei Sam, als ja wer raucht, verliert, ne, da gucke ich dann immer, ne. Da habe ich immer so gedacht, in der Zeit, wo ich nicht geraucht habe und so, ne, glaub, dazu kann ich dann auch mal zugehören. Und dachte ich so. Ja. Also, ich verbinde dich jetzt heute nicht mit meiner Psychologie. Das bringt ja jetzt gar nichts. Du weißt ja, was du machen musst, ne? Ja, weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Nur, ich meine, irgendwie muss ich über meine eigene Hürde springen. Ich würde dir auch gerne irgendein Geschenk machen, vielleicht das neue Domian-Buch oder so. Aber ich kann es ja nicht nachkontrollieren, ob du es wirklich durchhältst. Ich könnte ja sagen, wenn du jetzt bis zum 5. Januar durchhältst, kriegst du es geschenkt. Aber wer beweist mir das, ob das auch stimmt dann? Matthias, pass auf, wir machen mal Folgendes. Könntest du mir denn versprechen, dass du ab heute wieder sagst, niet, ich höre auf, dass du zumindest versuchst? Ja, also ich habe vor, also ab morgen früh wieder, also sagen wir mal, morgen nach der Schule habe ich, also als guter Start ins Wochenende und so, quasi direkt dann für die nächsten paar Wochen dann erstmal gut versuchen auf. Das nimmst du dir jetzt vor. Du bist ja eigentlich ein ehrlicher Typ, kommst du mir rüber. Wenn wir aus der Weihnachtspause zurück sind. Wann ist das? Das wird, wann ist das, glaube ich, am 8. Januar. Oder 7. Januar, ich weiß nicht, ein Montag auf jeden Fall. Boah, die ist ja scheiße, Weihnachtspause, da hört man dich ja nicht mehr im Radio. Ja, so wird es sein. Dann rufen wir dich wieder an. Und dann wirst du mir ganz ehrlich sagen, wie es gelaufen ist. Und wenn es gut gelaufen ist, kriegst du das neue Domian-Buch, okay? Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dazu Weihnachten gewünscht, ich weiß nicht, ach so, was ich dann zu Weihnachten kriege. Kriegst du was anderes geschenkt von mir, ich denke mir was Tolles aus, okay? Ja, das ist gut, ja? Ein gutes Angebot. Ja, also das musst du jetzt immer im Kopf haben. Ja, aber natürlich habe ich das im Kopf, also vergiss mal nicht, ne? Wir rufen dich an und du musst mir dann aber auch wirklich die Wahrheit sagen, da vertraue ich dann drauf, ja? Okay. Ah, ja. Ich wollte noch was sagen, ne, wegen dem Nutzen, ne, also es ist eine richtige Scheißaktion von dem, ey. Das war die Geschichte nach Tschechien reisen, ja, ne? Sicher. Ja, sicher. Also, siehst du auch so. Da habe ich erstmal so 5 Minuten lang drüber gegrübelt, da habe ich gar nicht dazugehört, ne? Mhm. Erstmal drüber gegrübelt, also das Wort ist noch nicht in die Ohren gekommen, ne? Ja, mir so auch nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Wirklich nicht. Krasse Sache. Matthias, also, schöne Weihnachten, halt durch und wir telefonieren wieder, ne? Wir sprechen uns ja wieder. Bis dahin. Tschüss. Okay, frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Gute Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Daniel. Das darf ich natürlich nicht jedem hier Geschenke versprechen, wenn er irgendwas einhält. Aber Matthias ist erst 14 Jahre alt, darf ich das und dann mache ich das auch gerne. Ist eine Ausnahme. Daniel, 20 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Daniel, was kannst du denn nicht lassen? Ja, was kann ich nicht lassen? Also mein Problem ist, dass ich immer in die Spielhalle gehe und dort mein Geld verspiele. Ja, das ist auch dann weniger lustig, ne, das Ganze. Ja, eigentlich schon. Ist es so, dass du sagst, ich bin spielsüchtig? Würde ich so sagen, ja. Ich meine, ich sag mal, fast jeder Spieler sagt sich irgendwo, okay, es ist nicht so, aber im Endeffekt ist es dann halt mal doch so, sonst würde man es ja nicht machen, also ständig. Mhm. Wie lange läuft denn das? Du bist 20 Jahre, sage ich. Wie lange gehst du schon in Spielhallen? Also in Spielhallen, ja, ich hab schon als Kind schon angefangen zu spielen. Mhm. Natürlich nicht in dem Maße wie jetzt, hatte ich das Geld auch nicht dafür gehabt. Aber so richtig jetzt in Spielhallen, kann man sagen, naja, seit 3-4 Jahren. Mhm. 3-4 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wie viel Geld hast du schon, hast du einen Überblick? Wie viel hast du schon verloren, verspielt? Also ich denke mal, ja, eigentlich bräuchte ich ja bloß mein Gehalt mal die Jahre nehmen, also dann haut das schon hin. Also du verpasst dein ganzes Gehalt? Ja gut, ich sag mal soweit, ich meine, die Miete muss natürlich bezahlt sein. Und okay, so, also aber das, was machst du vom Beruf? Ja, gelernt habe ich bis jetzt eigentlich noch nichts. Ich meine, ich habe eine Zeit lang, habe ich immer meine Schule gemacht, habe dann Sozialhilfe kassiert hinterher, weil ich leider nichts gefunden habe eben. Mhm. Notweise, und dann habe ich dann nebenbei zwar gearbeitet, sodass es zwar so eben auf mein Geld kam, das ging dann aber eben trotzdem. Ja, komm, in die Spielhalle. Mal Butter bei die Fische. Wie viel Kohle sind da im Monat immer in die Spielhalle geflossen? Ja, gut, ich sag mal, wenn ich jetzt nur das Geld nehme, was ich eigentlich hatte, oder wenn ich jetzt auch mit dazu rechne, was ich sagen wir mal gewonnen habe und dann hatte oder so, kann man sagen, na rund, sagen wir mal 1200, 1500 Mark bestimmt. Im Monat? Im Monat, ja. Ist natürlich eine Menge Kohle, wenn das aufrechnet auf 3-4 Jahre, ne? Ja, deswegen. Ja, bist du verschuldet auch im Moment? Es ist direkt verschuldet nicht, aber ich sag mal, es sind natürlich einige Rechnungen, die man so hat. Mhm. Die ganz normalen Rechnungen, die sich dann aber immer wieder. Die schiebt man dann und, ja. Lebst du alleine? Ich sag mal, ich bin verlobt, aber ich lebe eigentlich so gesehen alleine, ja. Meine Freundin, die hat bei mir gewohnt, aber wohnt nicht mehr bei mir. Und im Moment hast du irgendeinen Job, aber du arbeitest im Moment. Ich arbeite im Moment. Du arbeitest im Moment. Mhm. Wie viel Geld hast du denn schon mal gewonnen? Was war denn so der höchste Gewinn, den du rausgeholt hast? Ich sag mal, das höchste rund 2500 Mark. Ist ja nicht viel, ne? Nein, es ist nicht viel, aber ich sag mal, das sind dann diese ganz normalen Daddelkästen. Mhm. Und ich sag mal, dafür ist es eigentlich schon eine Menge Geld. Ich sag mal, im Schnitt kann man da vielleicht 100 Mark mal gewinnen oder so normalerweise. Du verbringst du ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge, fast deine ganze Freizeit in der Spielhalle, ne? Ist es so? Ja gut, ich meine, nun ja nicht jeden Tag, weil irgendwann geht man rein. Wenn man sein Geld verliert, dann war's das. Mhm. Da kann man auch nicht reingehen, um da noch irgendwas zu verspielen oder zu gewinnen oder wie auch immer. Was sagt denn deine Verlobte, deine Freundin dazu? Ja, was sagst du dazu? Gesundheit. Also so direkt weiß ich es nicht. Ach, die weiß das gar nicht richtig. Ja, das heißt, sie weiß es nicht. Ich meine, sie hat mich zwar auch schon dabei erwischt, sage ich mal, aber ich hatte dann immer irgendwelche Ausreden parat oder so. Und ich habe auch damals, jetzt hat sich immer gewundert, dass ich kein Geld habe. Ich habe dann mal gesagt, ja, das Geld von meinem Chef kommt später oder kam gar nicht. Oder eben, du musst doch eigentlich ganz, ganz ärmlich leben, ne? Du kannst ja gar nicht große Anschaffungen machen, keine guten Klamotten kaufen und wenn alles halt da ausgegeben wird, ne? So ist es eigentlich, ja. Mhm. Das Schlimme ist ja auch, ich versuche auch immer dadurch, dass ich spielen gehe. Ich meine, ich gehe dann nicht in die Spielhalle, weil ich die bunten Lichter so toll finde, sondern ich gehe da ein, um natürlich dann auch Geld zu gewinnen. Ja, das ist ja die Sucht, ne? Das ist der Wahnsinn, dass man sich das vorstellt, die Hoffnung, und letztendlich kommt es ja sowieso nie so, und man reitet sich immer mehr rein, immer mehr rein, immer mehr rein. Richtig, ja. Wie siehst du denn jetzt so deine Zukunft? Ich meine, du kannst das ja jetzt noch ein paar Jahre weitermachen und du reitest dich immer mehr in den Sumpf rein. Ist ja auch so, stimmt. Ich hab auch schon oft gedacht, wenn ich jetzt genug Geld hätte, ich meine, ich verdiene ja nun auch nicht so viel Geld, dass ich sagen kann, gut, ich kann dies, das und jenes mir leisten, sondern ich gehe da rein, um Geld zu gewinnen. Und ich habe auch mir schon vorgestellt, wenn es jetzt wäre, dass ich, sagen wir mal, wenn ich 3.000 Mark im Monat verdiene, dann ist das ja ein schönes Geld und dann kann man sagen, gut, damit kann man auskommen. Dann überlege ich, ob ich dann überhaupt noch hingehen würde. Das ist die Frage, das ist die große Frage. Ich habe fast die Sorge, dass du dann dennoch hingehen würdest, weil das schon so einen Suchtcharakter hat bei dir. Das glaube ich auch, weil das Problem bei mir ist ja auch, wenn ich gewonnen habe oder auch damals, wenn ich wirklich mal mehr gewinne, sagen wir mal wirklich mal 2.000 Mark oder so, bei dem Gehalt, was ich habe, sage ich mal, ist das ja eine Menge Geld. Da habe ich überlegt, dann teilst du das durch 3, hast du jeden Monat 1 Mark mehr oder so. Aber du hast es wieder verspielt, wieder investiert, ne? Ja, nächsten Tag wieder rein und weg. Was ja eben kein Investieren ist, sondern wieder ein Verballern. Daniel, ich glaube, dass du für dich, wenn du einigermaßen aus den Pötten kommen willst, die nächsten Jahre und in Zukunft, die Notbremse jetzt ziehen musst. Und zwar relativ schnell. Ja, die Notbremse ziehen. Ich habe auch schon so oft gedacht, weil bei mir ist das wirklich teilweise so, dass ich da reingehe, mein Geld verspiele. Und dann, weiß ich, mir noch 5 Mark aufhebe, damit 5 Mark, weiß ich, zu Aldi laufe, mir ein Brot kaufe und toll ist. Bist du denn bereit dazu, die Notbremse zu ziehen? Ja, was heißt bereit dazu? Ich meine, ich weiß ja, dass es ein Fehler ist. Das ist ja auch dieses Schlimme, dass... Nein, du musst das tun. Du musst jetzt sagen, bist du bereit dazu, etwas zu unternehmen? Es gibt, das habe ich ja in der Sendung ja nur auch schon oft gesagt, und wir haben das auch gehört von Anrufern, die spielsüchtig sind, so wie es die anonymen Alkoholiker gibt, gibt es die anonymen Spielsüchtigen. Das sind Selbsthilfegruppen von Menschen, die so drauf sind wie du, mehr oder weniger, die sich erstmal gegenseitig helfen. Und das ist so der erste Anfang zur Selbsthilfe. Wärst du bereit, in eine solche Gruppe zu gehen? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, jein. Wie jein? Nein, die eine Seite ist natürlich, es ist durchaus möglich, dass einem dadurch geholfen werden kann. Ich sag mal, andererseits können die mir auch nicht mehr erzählen, als ich eigentlich auch selber weiß. Nee, aber es ist ein Anfang und es ist vielleicht der erste Schritt, um etwas zu unternehmen. Und das musst du natürlich wollen. Wenn du das nicht willst, kann ich kein Mensch hinziehen und zerren. Nein, die Sache ist ja die, ich möchte natürlich gerne aufhören. Ich habe auch schon überlegt, dann gehst du einfach mal nicht hin. Ich meine, ich muss ja nicht reingehen. Wenn ich da nicht reingehe, kann ich auch nicht hin. Also einfach ist es ja alles nicht. Wir machen mal Folgendes, Daniel. Ich glaube, du steckst noch gar nicht genug richtig drin. Und der Leidensdruck ist noch gar nicht hoch genug. Ich habe ja schon mit Leuten geredet, die spielsüchtig waren, die konnten nicht mehr. Denen stand das Wasser bis zum Halse. Die waren hochverschuldet und die wussten nicht mal ein noch aus. Das ist richtig, ja. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin, der Susanne, das ist eine neue Psychologin, vielleicht ein paar Worte redest. Die kann dir zumindest eine Adresse geben, wo du einen Kontakt findest. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du das machst. Ja, klar, sicher. Dann müsstest du jetzt auflegen und Susanne ruft dich gleich nochmal an. Ja, gut. Ja? Dann danke ich dir, Domian. Ja, alles Gute, Daniel. Gut. Auf Wiedersehen. Schönes Fest noch. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ralf, 42 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Ralf, guten Morgen. Morgen. Du kannst auch irgendetwas nicht lassen. Ich kann mit dem Tätowieren nicht aufhören. Ich sag doch, wenn denn die Piercing-Frau am Anfang? Bitte? Ich sag, wir hatten am Anfang ja die Piercing-Frau. Ja, hab ich mitgekriegt. Und jetzt kommst du mit den Tattoos. Ja, ich bin... Ich glaube ich auch fast, wenn du 42 Jahre alt bist, dass da nicht mehr viel nackte Haut an dir ist, wenn man dich so ausziehen würde. Also wenn ich angezogen bin, würdest du nie drauf kommen, dass ich überhaupt tätowiert bin. Also die Hände, Hals und Gesicht sind ganz frei. Hals und Gesicht. Job. Was machst du für einen Beruf? Ich bin jetzt berufsunfähig. Ich war früher Lackierer und da musste ich auch vor Kundschaft Schränke lackieren und. Ne? Deswegen habe ich das immer so ein bisschen verstecken können. So. Und jetzt ziehen wir im Geist den Ralf aber mal aus. Ganz aus, ganz nackig. Ja. Wie sieht er dann aus? Beschreib dich mal. Also, die Beine sind komplett voll. Komplett. Die Füße auch. Bitte? Die Füße auch. Die Füße noch nicht. Die Füße noch nicht. Nein, die Füße noch nicht. Also, Beine sind komplett. Jetzt habe ich mir im Frühjahr den Po noch machen lassen. Den hast du dir auch machen lassen? Ja. Beide Po Po-Button. Ja. Was ist da drauf? Was hast du drauf tätowiert? Da sind zwei japanische Kois. Das sind so Zierfische. Ach so. Mhm. Ja. Und der Rücken, Brust, Arme sind natürlich komplett voll. Komplett. Mhm. Der Penis auch? Nein, da traue ich mich nicht ran. Traue ich nein, da traue ich mich nicht ran. Lass lieber die Finger davon. Obwohl, das hat man ja auch schon gesehen, ne? Dass die Leute. Ja, ich kenne auch einige Leute, die das haben, aber das traue ich mir nicht. Mhm. Die Schmerzen, die möchte ich mir nicht antun. Also, das sind schon richtige Schmerzen, die man da aushalten muss, wenn man das so intensiv betreibt wie du. Ja, es gibt heikle Stellen, so Kniescheiben sind höllisch, die Nierengegend, untere Arme. Mhm. Aber heute gibt es auch ein paar Mittel, um das so ein bisschen zu vertuschen. Mhm. Du hast gerade schon von deinem Po erzählt, ja. Wie der aussieht. Was sind denn so die anderen Ornamente oder was sind Bilder, sind das Gestalten? Oder das was? Sind hauptsächlich japanische Motive. Du hast einen Tick so mit Japan? Ja. Mhm. Wie kommt das? Die Bilder, die haben mich immer fasziniert. Mhm. So mit Drachen, Schlangen, meinetwegen, dann Samurais, die japanischen Häuser, Wasserfälle und sowas habe ich auch im Rücken. Mhm. Und jetzt bin ich so weit voll, deswegen kann ich das Tätowieren nicht lassen. Jetzt fange ich in 2 Wochen in Düsseldorf, geht's bei mir weiter, dann lasse ich mir die Brust nochmal neu machen. Nochmal neu? Keine neuen Motive, ich lasse nur die Linie nachziehen und überall wieder ein bisschen Farbe mit reinimpfen. Aha. Und wenn das geschehen ist, dann kommen die Arme nochmal, die Beine nochmal. Und so weiter und so weiter. Ein lebendes Kunstwerk. Ein lebendes Kunstwerk. Wie viel Geld hast du schon reingebuttert? Och, das müssten so gut 30.000 Mark. 30.000 Mark. Du musst dich hochversichern, Ralf. Ja, das kann man jetzt dann, auch. Das kann das man kann jetzt man. Auch. Mhm. Also, der Ralf, der es nicht lassen kann, sich tätowieren zu lassen. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, ne? Dankeschön, tschüss Ralf. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich hier den Eberhard noch und der ist 59. Hallo, hallo Jürgen. Eberhard. Ja. Ich höre dich endlich mal und sehe dich auch, ja. Aber ich höre dich zwar nur am Telefon. Ja. Also ich bin süchtig. Süchtig? Ich kann etwas nicht lassen. Und zwar jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, leider gehe ich immer vor 1 Uhr, außer heute, vor 1 Uhr ins Bett. Und dann sitze ich auf der Bettkante und dann drücke ich einen Knopf. Und zwar einen Knopf, der eine Schaltuhr bedient, die Minuten genau geht, von 1 bis 2. Mhm. Und ich kann es nicht lassen. Und wenn ich das mal vergessen sollte, weil ich Besuch habe oder irgendwie denke, irgendwas denke, dann stehe ich dann nachts wie abends wieder auf vor 1 Uhr, um deine Sendung zu hören. Ich mache dir also hiermit ein Kompliment. Ich fühle mich sehr geehrt. Seit über 2,5 Jahren mache ich das. Und dann höre ich mir morgens, ich stehe zwischen 6 und 8 Uhr auf, dann höre ich mir das dann sehr intensiv beim Kaffee morgens an. Und dann höre ich mir auch das Band, dann spule ich zurück und höre es dann nochmal an, wenn es besonders... Aber ist das nicht krass, morgens beim Frühstück manchmal solche Hardcore-Geschichten zu hören? Es ist, ich bin das, also damit kann ich umgehen. Ne? Damit kannst du umgehen? Ja, es ist also wirklich manchmal, gerade gestern waren auch so Sachen dabei. Ja, wenn es ganz ernste Sachen sind, ich meinte jetzt mit Hardcore-Geschichten eher so die derberen, wenn es so auch... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, gestern war noch eine dabei, ging es um Vergewaltigung und ja, sowas. Und sowas. Darf ich dich bitten, um etwas, gerade in der Richtung? Da bist du immer sehr empfindsam und einfühlsam und sagst den auch. Warum schämt ihr euch? Das ist für mich auch, ich bin zwar schwul, aber ich bin ein Mann, aber dennoch weiß ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sich dann schämen muss, wenn einem so etwas passiert. Die andere Bitte ist, die ich dir mal geschrieben habe, und man aber hat wohl nicht gelesen oder bei der Menge, die du kriegst, Ähnliches bei jungen Frauen, jungen Männern, die feststellen, dass sie eben nicht so wie andere sind, sprich schwul oder lesbisch. Und dann höre ich immer wieder, und wie oft höre ich bei dir gerade, ach, ganz schnell, wir sind gleich zum... Dass sie sich schämen, dass sie Angst haben. Sag ihnen doch, die brauchen sich nicht zu schämen. Ich sag's seit 5 Jahren immer. Eberhard, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja, ich freue mich, dass wir noch geredet haben. Fühle mich sehr geehrt und geschmeichelt. Wünsche dir alles Gute, schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Tschüss, Eberhard. Tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Bis morgen, meine Lieben. Ciao.